should all send a special, please. Over. Houston Control Center, this is Spatial calling. Was war denn das? Over. Keine Ahnung. Physische Störung. Over. Hey, wann Arno will wissen, was wir als nächstes spielen? Houston Control Center for Space Shuttle, Fehler erkannt. Das hatten wir schon öfter. Das ist ein kleiner Störsender vom Berliner Alexanderplatz. Wundert euch also nicht, wenn gleich auch noch Musik kommt. Over and out. Und 104.6 RTL, 8 Minuten nach 6, 6 und 8. Arno und die Morgencrew und die Eurythmics mit Sweet Dreams Are Made of This. Seid ihr alle wach schon heute Morgen? Einige ja, mal. Ziemlich. Ah ja, Rüdiger klingt heute Morgen besonders wach. Ja, doch. Das ist aber ein voluminöses Schnarchen, was du da ablassen kannst, mein Lieber. So, jetzt ist es okay. Jetzt, hi, Offi, hi, Ivan. Fein. Morgen, Rüdiger. Vergessen wir mal Rüdiger und sagen wir, was wir heute alles so vorhaben. Um ungefähr 6:30 gibt es Meldungen, News you cannot use. Ja, aha. Die einzigen sinnvollen. Rüdiger wird sie verpennen wahrscheinlich. Um 6:55 ungefähr stellen wir den neuen LA-Song vor. Und wir haben Mabel und Schrobinski da in dieser Stunde und den Rekordmaler Miro. Den Miro? Ein echter Miro jedenfalls. Ein echter Miro. Ein echter Miro und Maler ist er ihr auch noch. Ihr wollt mir nicht mehr verraten darüber. Nein, noch nicht. Warum ist der Rekordmaler? Das soll dir selber erzählen. Okay. Er hat einen Weltrekord aufgestellt. Und Hajo sieht nichts wird sich heute Morgen melden. Zu welchem Thema? 45 Jahre Bikini. Deshalb hat ja auch Yvonne heute einen Tanga an, weil genau, der ist ja erst 10 Jahre alt. Ihr könnt das noch nicht sehen. Und sieht viel schöner eigentlich aus. Der Tanga von Yvonne ist 10 Jahre alt oder der Tanga ist 10 Jahre alt? Keine Details bitte. Okay, dann machen wir das Wetter. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 11 Grad im Moment. Das Wetter heute kann sich sehen lassen, zumindest tagsüber. Bis zum Abend bleibt es nämlich sonnig, trocken und warm und das Thermometer steigt auf immerhin 25 Grad. Abends und nachts dann bedeckt mit Schauern und auf die Sekunde, 6:08, 104.6 RTL, der Verkehrsreporter in Service von 11 und Minol. Die wichtigste Meldung im Moment kommt aus der Mitte und ist eine Vorwarnung. Ab 7 Uhr wird dort nämlich die Straße unter den Linden auf einen Fahrstreifen eingeengt in Richtung Brandenburger Tor. Der Grund sind Kranarbeiten. 8 Minuten nach 6, 6 und 8. Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter wieder besser. Haben wir gerade gehört. Gut so. Ja. Vom Regen sollen wir uns in den nächsten Tagen dann verabschieden dürfen. Das Thermometer wird die 20 Grad Marke wieder überschreiten und die Sonne soll voll scheinen oder zumindest teilweise rauskommen. Das heißt, Hunderttausende von Berlinern werden wieder ihren Grill auspacken und auf Balkonen und an den Seen und in den Gärten und in den Parks brutzeln und grillen, was das Zeug hält. Und damit Sie wissen, wie man es richtig macht, hat unser Sonderkorrespondent Hajo Siednichts schon mal für Sie Probe gegrillt. Hallo Hajo. Ja, Offi, der Juni ist da und so langsam fangen die Grillen an zu zirpen. Und weil dem Menschen aber von Natur aus das Zirpen nicht gegeben ist, verlegt er sich ganz aufs Grillen. Unsere Grillfete letztes Jahr zum Beispiel, super. Kalle und Heinzi waren als Erste da, jeder 5-6 Flaschen Bier und schon ging's los. Grill anwerfen, ist Heinzi ja Weltmeister drin. Kalle und ich hängten derweil die Lampions auf. Hilde hatte mir ja nie glauben wollen, dass der Kirschbaum morsch ist. Naja, ein Glück, dass der Grill meinen Aufprall noch bremste. Nur die glühenden Holzkohlen in meiner Sandale, verstauchte Knöchel soll man ja eigentlich eher kühlen. Und dass Hilde mal wieder nicht mitgekriegt hatte, woher der Wind weht, obwohl schwarz-grau sah das weiße Kleid sowieso besser aus, fand sie offenbar nicht. Aber als ich sie mit dem Wasserschlauch abspritzte, auch wieder nicht richtig. Frauen! Kalle hatte die Lampions inzwischen zum Brennen gekriegt für ein paar Sekunden, bis das dünne Papier eben verbrannt war. Eine von den besoffenen Tussis muss dann an dem Grill gestoßen sein. Die ganze Ladung Würstchen lag jedenfalls voll in den Kohlen. Geistesgegenwärtig kippte Heinzi ein paar Flaschen Bier drüber. Eine Schande, dachte ich noch. Da war der Garten auch schon in eine einzige dunkle Rauchwolke gehüllt. Aber Gott sei Dank fing es wie bestellt an zu plattern. War eh alles gegessen. Ich meine, Würstchen kriege ich an jeder Frittenbude, aber so eine Grillfete. Also, ich bin schon wieder ganz heiß drauf. Hajo sieht nichts im Grillfieber. 069 19755 und sagt uns, wie heißt die Beefy mit viel drumherum? Schwing dich raus aus dem Bett mit Berlins Morgencrew.

freundlicher aufstehen mit der Morgencrew. Verdammt nochmal! Liegt die faule Sau immer noch im Bett? Mensch, beweg deinen müden Arsch und raus aus der Kiste! Ja, hoi, Mann! Yo! Shine it again, man. I'm gonna show you, man. Back to back, we are getting it in a redder. Real, you know. Now, our crew, you know, we have a big enough scene, so just one step up in life and strive, said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican in New York. See me walking down Church Avenue. Uhr 21 und 104.6 RTL. Gleich Brian Ferry und I put a spell on you. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL Nachrichtenzentrale mit Axel Terporten. because you're mine. Put a spell on you. Ryan Ferry, I put a spell on you, 104.6 RTL, 6 Uhr und 30 Minuten, genau 6:30. Hier ist die Morgencrew und ich habe einen Brief bekommen von der Heike Bittner. Wir sollen doch ihrer Tochter Ines zum 22. Geburtstag gratulieren. Gratulation natürlich auch von der Omi, nicht vergessen. Also gut, herzlichen Glückwunsch Ines, feier schön. Und noch einen kleinen Gruß habe ich Ute gratuliert, ihrem Mann Frank zum 28. Geburtstag. Andi, Tommy, Biene, Bernd und Dennis gratulieren auch. Mama, take this bath for me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. on heaven's downwall. Hey, hey, hey, hey, yeah. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Uhr 32, 104.6 RTL. Ralf Schneider ist der Klassenlehrer der 10C der Schule 27 in Potsdam. Und er bedankt sich bei seiner Klasse für das letzte Schuljahr. Ist auch mal was Tolles. Er ist krank und bedankt sich auch noch nachträglich für das Abschlussgeschenk. Bei Grippeviren oder sowas. Ich hatte da ein doppeltes Lachen. Du auch, Yvonne? Bitte? Hast du es nicht gehört? Rüdiger hat mitgelacht. Ja, ich fand das komisch. Genauso verrückt wie das Monster da auf Thriller drauf. 6 Uhr 38, 22 Minuten vor 7. Das klang ziemlich original, Rüdiger. Ja, ich gucke dich an und dann irgendwo kommt das so aus mir. Dann kommt ein diabolisches Lachen. Das macht ja wirklich Lachen. Ziemlich diabolisch. Echt ziemlich gut, ja. Rüdiger, danke und... Ein bisschen belegt ja, vielleicht. Oh. Seit 1963 gibt es die Rolling Stones. Ja, ich muss nur lachen über dieses Lachen. Aus diesem Anlass gleich ein Interview übrigens mit Mick Jagger, aber das ist noch lange nicht alles. Morgen und übermorgen feiern wir 30 Jahre Rolling Stones mit den größten Hits der Rollenden Steine und tollen Preisen. Zu gewinnen gibt es CD-Packages. Sie können CDs gewinnen. Am Samstag und am Sonntag. Und zwar CDs von den Stones. Ein Package mit verschiedenen CDs drin. Ich glaube, 4 sind es. 3 oder 4, weiß ich nicht ich ganz genau. Nicht, was nur das ich 3 Stück. Heißt The London 4. Years und sind fast alle Singles drauf, die es so gibt. Ja. Das Rolling Stones Weekend, Sonnabend und Sonntag auf 104.6 RTL. Und wie das Wetter dazu wird, weiß Yvonne. Schön wird's, die offizielle RTL Berlin-Temperatur im Moment, 12 Grad. Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter, wie gesagt, wieder besser. Heute Vormittag zwar noch bewölkt, gegen Mittag kommt aber die Sonne raus und die Temperatur steigt bis auf 21 Grad. Es bleibt das ganze Wochenende über trocken, morgen und übermorgen übrigens meist sonnig. Wie gesagt, niederschlagsfrei und Tageshöchstwerte zwischen 22 und 24 Grad. 6:39, 104.6 RTL, der Verkehrsreport direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Guten Morgen, Yvonne, früher Morgen und hier sind die ersten Staus. Lichtenberg, Frankfurter Allee stadteinwärts ab Lichtenberger Brücke, Stau ab bis Frankfurter Tor. Ebenfalls Stau Petersburger Straße in beide Richtungen zwischen Frankfurter Allee und Landsberger Allee. Und die Landsberger Allee ist auch schon zu stadteinwärts ab Rienstraße, das reicht dann bis Petersburger Straße. Damit zurück zur Morgencrew. Dankeschön, Dirk. 6.40 Uhr, 20 vor 7 mittlerweile. Im Juni 63 landeten die Rolling Stones mit Come On ihren ersten Nummer 1-Hit in Großbritannien. Bis heute haben Mick Jagger, Charlie Watts, Bill Wyman, Keith Richards und Ron Wood inklusive ihrer Soloprojekte mehr als 50 Alben veröffentlicht. 30 Jahre Stones, das sind 30 Jahre Hits, 30 Jahre Sex and Drugs and Rock'n'Roll und 30 Jahre mit der größten weißen Blues- und R&B-Band, die je existiert hat. Was ist das Geheimnis des Langzeiterfolges der Stones? Wir haben Oberstone Mick Jagger gefragt. Whether it's the lifeblood of the Rolling Stones, I mean, the lifeblood of the Rolling Stones is the Rolling Stones getting together. Das Lebensblut der Stones und das Lebensblut der Rolling Stones ist einfach die Eigenschaft, dass wir uns zusammensetzen, die besten Songs schreiben und so gut wie möglich spielen. Keith Richards sagte mal, seine Solo-Projekte geben ihm wieder neue Kraft, um mit der Band weiterzuarbeiten. Ich glaube, er hat recht. Die Stones sind gerade im Studio, um ein neues Album aufzunehmen, das im Sommer erscheinen wird. Für den Herbst ist eine große Welttournee geplant. Wie wählen die Rollenden Steine eigentlich aus ihren zahlreichen Songs und Hits die Stücke aus, die sie dann auf einer Tournee auch spielen werden? Du musst einfach auswählen und dabei überlegst du dir bei jedem Song, wie er live klingt und ob du ihn live gut rüberbringst. Bill Wyman ist ja nun ausgestiegen, weiß jeder. Ihr seid ihr immer noch auf der Suche nach einem neuen Bassisten für die Rolling Stones? Yeah, definitely. Ja, definitiv. Bill ist definitiv nicht mehr in der Band, wird unser neues Album nicht mit uns einspielen und auch nicht mit uns auf Tour gehen. Bei der Tournee und dem neuen Album werden wir mit verschiedenen Bassisten arbeiten, einfach verschiedene Leute ausprobieren. Wir suchen aber immer noch einen Nachfolger für ihn und wer Bill ersetzen will, muss gut tanzen können. Also schickt eure Bewerbungen. Ja, you have to be a good dancer to follow Bill. So please write in your applications. Bill Wyman konnte gut tanzen. Naja, gut. Also alle Berliner Nachwuchsbassisten, ihr habt es gehört, ihr habt noch Chancen. Ganz anderes Thema. Mick, wie ist das eigentlich, wenn eines der Bandmitglieder bei einer Tour gerne Stücke von seinem Soloalbum spielen möchte? Stört dich das? I don't particularly mind. I mean, it's so mir ist das egal. Wenn Keith zum Beispiel einen seiner Solosongs spielen möchte, dann spielt er ihn ja trotzdem mit der Band. Ich weiß nicht, ob ich auf der nächsten Stones-Tour Solo-Sachen spielen werde. Ich mache mir darüber noch keine Gedanken. Dankeschön, Mick Jagger. Einen der größten Stones-Mega-Hits hören wir gleich. Satisfaction liegt im CD-Player. Mehr Hits von den Stones und tolle CD-Packages mit den ersten 40 Single-Hits der Rolling Stones gibt's am Wochenende bei Berlins Musiksender. Das 60-Sekunden-Horoskop. 6.45 Uhr. Widder, überprüfen Sie ein verlockendes Angebot. Jemand will Sie reinlegen. Stier, immer mit der Ruhe. Ihre Hektik behindert Sie nur. Zwillinge, die Woche war anstrengend. Nutzen Sie die freien Tage zum Erholen. Krebs, Sie haben unglaubliche Reserven. Übernehmen Sie sich nicht. Löwen sind heute die Glückspilze des Tages. Nutzen Sie Ihre guten Sterne aus. Jungfrau, machen Sie einen großen Bogen um Kaufhäuser. Ihr Konto wird es Ihnen danken. Waage, denken Sie mehr an Ihre Familie. Im Job läuft alles bestens. Skorpion, Achtung, falsche Freunde meinen es nicht gut mit Ihnen, aber der Partner gibt Rückhalt. Schütze, bleiben Sie heute Abend nicht zu Hause, es wird sich lohnen. Steinbock, Ihr Chef zählt auf Sie, enttäuschen Sie ihn nicht. Wassermann, eine schwierige Phase geht zu Ende, freuen Sie sich aufs Wochenende. Fische, gehen Sie mehr aus sich raus, Sie werden dafür belohnt werden. Und unser 13. Sternzeichen heute, Kerze. Finanziell sieht's düster aus, Sie sind ganz schön abgebrannt. Schade eigentlich. Wach auf am Morgen, mit Berlins Morgencrew, komm in die Gänge, hör zu. Wach auf am Morgen. Uhr 46, 14 Minuten vor 704.6 RTL. Hier sind Arno und die Morgencrew mit dem ersten Hit der Rolling Stones in Großbritannien, in Deutschland und in den USA. I can get no satisfaction. Hey. We don't need another hero. We're Tina Turner, We Don't Need Another Hero. Wir brauchen keinen weiteren Helden hier. Das reicht, wenn wir die Morgencrew haben. 6:07. 7:06. Na? Nervös? Ja, wieso? Ich meine die 40 Qualifikanten draußen. So. Müssen sie sein. 104.6 RTL American Airlines und das LA Café im Hotel Intercontinental Berlin verlosen gleich. Eine Wahnsinnsreise, 2 Wochen in die Stadt der Superlativen nach Los Angeles. Für 2 Personen in das Interconti in Los Angeles, also Luxuswohnen dort in der Traumstadt. Übrigens, in 1/2 Stunde gibt es bei uns schon wieder eine nächste Gewinnchance. Wir haben eine Riesenüberraschung für die Fans der norwegischen Gruppe AHA. 40 104.6 RTL-Hörer können ihre Idole heute Abend live und hautnah erleben. Mehr dazu um 7:45. Jetzt gibt es zunächst mal das Wetter und danach wird es dann spannend. Die offizielle RTL-Berlin-Temperatur im Moment 12 Grad. Morgens und vormittags zwar noch meist wolkig, gegen Mittag kommt dann aber die Sonne raus. Und das Thermometer steigt bis auf 21 Grad. Regenschirm können Sie daheim lassen. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. 7:07 und 7 Sekunden. 104.6 RTL, der Verkehrsreport, direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stiller. Hi. Hallo Yvonne, hier aktuelle Meldungen vom Potsdamer Platz. Stau in der Leipziger Straße, Bellevue-Straße zwischen Friedrichstraße und Entlastungsstraße. Stop and go auf die Entlastungsstraße in beide Richtungen. Auf der Potsdamer Straße freie Fahrt und unter den Yorkbrücken Stop and go in beide Richtungen. Gleich gibt es weitere Meldungen aus der Luft, damit zurück zur Morgencrew. Minuten nach 7. Herr Kreglau, sind Sie bereit? Ich bin bereit. Das Ziehungsgerät wurde amtlich überprüft. Meine Hose ist geschlossen und hier auch dieselbigen Umschläge. Bitte sehr. Den entscheidenden hätte ich ganz gern. Ich nehme den entscheidenden Umschlag und reiche ihn Ihnen rüber. So, also. 2 Wochen Los Angeles. Flug mit American Airlines, Wohnen im Hotel Interconti. 40 Leute haben sich qualifiziert und einen Gewinner oder eine Gewinnerin ziehen wir an jetzt den Ohren. Wie oft insgesamt lassen wir klingeln? Noch 3-mal. 1. Ja? Guten Morgen, wer ist denn da dran? Ja. Ich hätte ganz gern mal die Manuela gesprochen. Ja, die ist auf Arbeit, hier ist der Ehemann. Da ist der Ehemann? Ja. Wie ist denn die Telefonnummer der Arbeitsstelle von der Manuela? Oh Gott, das ist die Firma Kiebert. Moment mal, bevor wir die Telefonnummer jetzt hier durchgeben, was machen wir denn jetzt? Jetzt gucken wir. Hier ist nämlich 104.6 RTL. Ja. Und Sie sind Herr Hör. Ja, ist der Ehemann, ja. Und Sie wissen, was die Manuela am 1.6. bei Desiree Pörsch gemacht hat? Ja, ist richtig. Ich das wissen das. Sie. Ich weiß. Und Sie wissen auch, worum es geht. Ja, sie hatte mir gesagt, worum es geht. Haben Sie denn gerade zugehört? Ja. Können Sie sich denn vorstellen, was jetzt passiert ist? Ja, dass du die Reise gewonnen hast, ne? Richtig, sie fliegen nach Los Angeles. Ja, prima. Da würdest du dich super freuen. Es sei denn, sie dürfen nicht mit. Das weiß ich natürlich nicht, weil wir haben ja eigentlich die Falsche. Also die Manuela soll mal jetzt sofort hier bei uns anrufen. Unter der 884848. Das ist auch eine gute Idee. Und dann unter der normalen Nummer wieder, ja. Natürlich. Und zwar innerhalb von 5 Minuten erwarten wir hier den Anruf. Weil mit Ehemännern reden wir nicht. Also wir würden schon ganz gerne mit der Manuela natürlich auch persönlich reden. Aber trotzdem, ich nehme an, ihr fliegt zusammen dorthin, ne? Okay, ja, klar. Jetzt alles ein bisschen perplex da zu Hause bei euch. Gut, ich hoffe, dass die Manuela sich meldet. Ja. Wie ist denn ihr Vorname? Peter. Also Peter, herzlichen Glückwunsch jetzt schon mal von mir. Ich hoffe, dass die Manuela zugehört hat. Wird sie wahrscheinlich, weil sie weiß ja, dass sie in der Lostrommel drin war. Ja. Und es ist ja jemand rangegangen. Ich habe schon gedacht, es geht keiner mehr ans Telefon, Mensch. Dann hätten wir hier gestanden und ihr wird nicht nach Los Angeles geflogen und nix. Also wir warten auf den Anruf von der Manuela und dann reden wir weiter. Wir haben Manuela. Wir haben Manuela. Auf welcher Leitung denn? Gehen wir auf Leitung 7. Manuela? Hallo? Hallo, Arno. Ja, nee, hier ist Offi. Hier ist Manuela. Ja, hallo Manuela, ein bisschen verwirrt, ist ja kein Problem. Hast du zugehört gerade? Ja, sicher habe ich zugehört. Ja, und jetzt Freude und Begeisterung. Der Peter ist ja völlig perplex gewesen gerade. Das glaube ich. Ja? Manuela, Essen in den Restaurants der Superstars, Shoppen in der Lieblingsboutique ihres Lieblingsschauspielers, deines Lieblingsschauspielers und die größten Hollywood-Produktionen live miterleben, wenn ihr ein bisschen Glück habt. Das alles gibt's in Los Angeles. Ein bisschen über den Rodeo Drive laufen, über Beverly Hills gehen und sich mal anschauen, wie die ganz, ganz Reichen wohnen und natürlich ein bisschen Kalifornien live erleben. 2 Wochen lang wohnen ist Luxus dort. Ihr wohnt im Interconti, ihr fliegt toll hin mit American Airlines. Ist das was? Das ist ganz toll. Sie ist ganz platt. Ja, das bin ich auch. Ja. Warst du schon mal in Amerika, Manuela? Nein, war ich noch nicht. Also dann ein Volltreffer, unsererseits auch. Es freut mich. Was machst du beruflich, Manuela? Ich bin Angestellte. Mhm. Und bist du... Jetzt erklär doch mal, wie das gerade gewesen ist, als du das gehört hast, was hier passiert ist. Ich war mächtig aufgeregt, weil ich nur geklingelt hat und keiner rangegangen ist. Und ich nur Angst gehabt hatte, mein Mann, der traut sich nicht ran, oder was? Das war auch sehr knapp. Wir haben gesagt, wir lassen noch 3-mal klingeln. 2-mal hat er noch die Chance gehabt. Naja, wenn, dann wäre unter Garantie der Anrufbeantworter angegangen. Das giltet aber nicht. Das ist klar. Und ich muss auch mal ganz ehrlich sagen, an der Stelle, ihr habt wirklich Schwein gehabt, weil der Offi heute so gut drauf ist. Normalerweise hättet ihr nämlich nicht, das muss man nämlich mal sagen, an der Stelle. Deshalb, wenn ihr mitspielt und wir die Telefonnummer von euch wollen, wenn ihr gezogen werdet, dann, dass wir euch anrufen können, sagt doch bitte die Nummer. Sagt die Nummer, wo ihr zu erreichen seid und nicht die von der Oma oder von sonst wo. Naja, es war nie vergessen. Die Nummer von zu Hause und das wäre natürlich auch ein bisschen schwierig gewesen. Wir wollen euch nicht von der Arbeit abhalten. Sowas. Natürlich wollen wir das. No klar. Ja. Ne? Okay, wie dem auch sei, Manuela, ihr habt die Reise in jedem Fall 2 Wochen lang Los Angeles. Ich wünsche euch dabei viel Spaß und schreibt uns eine Postkarte und erzählt mal, wie es gewesen ist. Ja? Ja, das auf alle Fälle. Und ich möchte natürlich also persönliche Autogramme von Stars haben. Ich gebe dir mal eine Liste mit, wen ich da so gerne hätte aus Los Angeles. Na klar. Ja? Wenn ich welche kriege, ohne weiteres. Okay, Manuela. Dann alles Gute. Sag mir noch, welcher Musiksender in Berlin schickt euch nach Los Angeles? Na 104.6 RTL. Glashäger ist an Bord! Glashäger Mineralwasser war schon dabei, als in den goldenen 20er Jahren Luxusschiffe die Weltmeere befuhren. Heute gibt es neben dem bekannten Glashäger Mineralwasser auch eins mit wenig Kohlensäure: Glashäger Medium. Eins wie das andere, gut wie eh und je. Glashäger, Tradition und Qualität. Wach auf! Du weißt, du musst jetzt doch, du willst nicht, trotzdem musst du. Es ist Zeit zum Aufstehen, brauchst nur auf die Uhr sehen. Schmeiß dich raus aus dem Bett, schau, was noch im Kühlschrank steht. Die Kuh ist hier, gib deinen Ohren was drauf. Steh auf! Arno und die Kuh am Morgen bei RTL. 7:15 Uhr. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep boom boom damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane. Ali keep boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep boom boom damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane. Ali keep boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blam. Ali keep boom boom damn. Take the money, say that I'm a snowman, stamp somewhere down the lane. Keep on bum down. These are number come in and they blow down my door. Rain it can pour through my window. So they put me in the back of the car at the station. From that point on, I reach my destination. Where the destination reaching out of east detention. Where them look down my pants, look up my bottom. So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take the man that say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I keep on bum down. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I keep on bum down. Take the man that says it, then I'm a stomach stab somewhere down the lane. I keep on bum down. So big on the mind, they think they have more power. They on the phone, me say they want a warm. If I want to use it once, and now me call me lover. Love who me calling on the one tell me. I'm me lover in my heart down to my belly. Yes, and I'm a stomach, I feel cool and deadly. It's the one MC Shan and the one that is snow. Together we all have a Mr. Tornado. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I keep on boom down. Take the man that says that I'm a stomach stab somewhere down the lane. I keep on boom down. Informer, you know, say that I'm a stomach, I go glam. I keep on boom down. Take the man that says that I'm a stomach stab somewhere down the lane. I keep on boom down. So listen for me, you better listen for me now. Listen for me, you better listen for me now. Bring me the rubber, the microphone, the rock and steady. You say that I'm a stomach, you the art to cut on. But I'm not in and I have the dance. I mean, say where you come from. People them say you come from Jamaica, but me boy. now me told you so sure. When me a ball and I don't want your answer. So informer, you know say that I'm a slummy, I go blam. Aliki boom boom damn. Take the man that say that I'm a slummy, stop some wood out of land. Aliki boom boom damn. Informer, you know say that I'm a slummy, I go blam. Aliki boom boom damn. Take the man that say that I'm a slummy, stop some wood out of land. Aliki boom boom damn. Come with a nice young lady. Intelligent, yes, she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's no me, I the rum dance man. Rum it in a dance, I lay in a nation. You never know, say that I'm a snow me, I the boom shaka. Tell me never lay a damn flat in a one cardboard box. You say that I'm a snow me, I go reaching at the top. So informer, you know, say that I'm a snow me, I go blam. I like you boom boom damn. Take the man that say, say that I'm a snow me, stop stumble down the lane. I like you boom boom damn. Informer, that I'm a snow me, I go blam. I like you boom boom damn. Take the man that say that I'm a snow me, stop stumble down the lane. I like you boom boom damn. Why would turn informer. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like you boom boom damn. Informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you boom boom damn. Take the man that says that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. Uhr 19, 104.6 RTL, gleich mit Ace of Base und All That She Wants. Jetzt gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL Nachrichtenzentrale mit Axel Taporten. Die 5 Solinger Brandopfer werden heute... beim Hören einer einfachen Morgensendung. Wollen Sie mal hören, was passiert, wenn ich die Morgencrew einschalte? Gequirlter Quatsch, knackige Moderatorinnen und frische Musik. Die Orgie für meine Gehirnzellen. Die Morgencrew bei 104.6 RTL. Morgencrew. 7.29 Uhr, eine Minute vor 7:30. Hier ist die Morgencrew und wir haben Geburtstagsgrüße für Sie. Annika gratuliert ihrer Schwester Cornelia zum 14. Geburtstag und Benno hat angerufen, er gratuliert dem Günther zum 42. Geburtstag. Die Morgencrew gratuliert auch natürlich mit den größten Hits der 70er, 80er und 90er direkt aus dem Kudamm Carré für Sie. Hier ist Phil Collins und Take Me Home. We'll be right back. Take me home. Phil Collins, 7.35 Uhr, 5 Minuten nach halb 8. Arno und die Morgencrew am Freitagmorgen. Nicht mehr lange hin bis zum Wochenende. Und wie das Wetter am Wochenende wird, das erfahren wir gleich von Yvonne. Vorher sage ich Ihnen, dass gleich das große Aha-Erlebnis kommt. Nicht nur ein Interview mit Aha, sondern auch eine tolle Überraschung. RTL-Radar und Satellitenwetter. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur 12 Grad. Morgens und vormittags zwar noch meist wolkig. Gegen Mittag kommt dann aber die Sonne raus und das Thermometer steigt bis auf 21 Grad. Regenschirm können Sie daheim lassen. Es bleibt heute den ganzen Tag über trocken. 7.35 Uhr ganz genau, 104.6 RTL, der Verkehrsreport direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter mit Dirk Stillerheide. Dirk. Hallo Yvonne, hier Meldungen aus Köpenick. Die Schnellerstraße stadteinwärts ist dicht in Richtung Oberspreestraße. Alle anderen Straßen sind relativ frei, erhöhtes Verkehrsaufkommen kann man prinzipiell sagen, aber frei befahrbar. Damit zurück zur Morgencrew. 7.36 Uhr, 6 Minuten nach halb 8. Take on Me. Mit diesem Titel landeten Aha im Oktober 85 einen Number One Hit in den USA und wurden damit zur ersten norwegischen Popgruppe, die an der Spitze der amerikanischen Single Charts stand. Ein Hit folgte dem nächsten und schnell wurden Aha zu den europäischen Teenager-Idolen schlechthin. In den letzten 3 Jahren ist es dann allerdings ein bisschen still geworden um Pearl, um Max und um Morten. Die drei haben sich damit beschäftigt, ihr neues Album Memorial Beach fertigzustellen, um erwachsen zu werden. Ja. Ein Beispiel für die neuen Aha ist ein Statement von Sänger Morten Harket über das neue Album. Er bezeichnet es als eine Mischung aus dem Tier und dem Poeten in ihm. Wir wollten von ihm wissen, wie er das meinte. Ich habe darüber nachgedacht, was ich antworten soll, wenn mich jemand darum bittet, den Inhalt des Albums in wenigen Worten zusammenzufassen. Und das tut dies am besten, denn wir versuchen nach und nach von den intellektuellen Sachen wegzukommen und stattdessen den Instinkt anzusprechen. Sehr ungewöhnlich für Aha, auf ihrem neuen Album findet man sehr viele Blues-Elemente. Drei Norweger mit reichlich Kohle auf dem Konto und sehr wohlhabenden Eltern singen den Blues. Das passt doch eigentlich nicht zusammen, oder? Der Blues gehört meiner Ansicht nach allen, sozusagen als Welteigentum. Und die meisten kennen nur die Wurzeln des Blues. Außerdem ist Blues in Norwegen sehr angesagt. Blues hat ein sehr melancholisches Moment, das viele Menschen anspricht. Obwohl wir das Wort melancholisch nicht so mögen, weil es immer etwas Passives bedeutet. Aber der Blues drückt Sehnsucht aus. Und Sehnsucht haben wir als Norweger oder Skandinavier oder was immer wir auch sind, irgendwie in uns. In the blues that is certainly very resonant in us as Scandinavians or Norwegians or whatever we are. Um das Album Memorial Beach aufzunehmen, reisten Aha fast durchs ganze Land und das hat natürlich auch viele Gründe gehabt. Das Album haben wir bei Prince im Paisley Park aufgenommen und in New York abgemischt, welches ein sehr guter Ort zum Arbeiten ist. Es gab uns viele gute Vibrations, das Album in Amerika aufzunehmen, obwohl das von der praktischen Seite her sehr viele Nachteile hatte. Außerdem bekommt man in Amerika viel eher mit, was gerade passiert in Sachen Musik. Wir waren lange weg von europäischen Traditionen in der Musik, was gut war, denn die europäische Musik macht uns nicht an. Wir mögen Musik, bei der man eine Gänsehaut bekommt, die irgendwas in dir auslöst. Und diese ganze Dance- und Hip-Hop-Musik, die gerade in England und vor allem in London angesagt ist, tut dies eben nicht. I don't think any of that hardcore dance stuff that has been so prevalent in the English music scene is really does that to me. Seit gestern sind Aha in Berlin, heute Abend werden sie bei 11.99 auftreten und 40 RTL-Hörer können dabei sein, aber dazu kommen wir gleich. Erst wollen wir wissen, welchen Eindruck Morten, Max und Paul von unserer Stadt haben. Als wir das erste Mal hierher kamen, hatten wir das Gefühl, auf einer Insel zu sein. Berlin hat ein Gefühl, zwar ein sehr seltsames, aber es hat eines. Dieses Gefühl kann einen bestimmt bei kreativer Arbeit inspirieren. Berlin ist einer der wenigen Orte, an denen wir noch nicht gearbeitet haben. Es könnte eine interessante Aufgabe sein, hier eine Platte aufzunehmen. Wir hatten nur noch nicht genug Zeit, das herauszufinden. Vielleicht sollten wir das mal tun. Okay, und jetzt das Riesenbonbon für alle Aha-Fans. Die Jungs werden heute Abend live beim RTL-Jugendmagazin 1199 zu Gast sein. Und die ersten 20 Anrufer, die jetzt bei uns durchkommen, gewinnen je 2 Tickets für die Live-Sendung und dürfen ihre Idole dann hautnah erleben. Jetzt anrufen 8848 84 84. Die erste Single aus dem aktuellen Aha-Album Memorial Beach heißt Dark is the Night. Und die hören wir gleich. 8,84, 84, 84 erlebt eure Aha-Idole live heute Abend bei 11,99. Ich glaube, das Studio ist gar nicht so groß. Ihr könnt ziemlich sicher sein, dass ihr ganz nah an sie rankommt. Okay? 5,3,0,3,4. Berlin, wach auf mit Alo und der Crew. I'm sorry to wake you up, you guys out there. It's morning. This is your wake-up call. It's Morten from AHA with the Arno and the Morning Crew on Berlin's music station 104.6 RTL. Dankeschön. Es ist 7.43 Uhr, 17 Minuten vor 8. Wenn ihr AHA live erleben wollt, dann ruft bei uns an 8848 84 84. Die ersten 20 Anrufer dürfen mit einem Freund oder einer Freundin heute Abend bei 1199 dabei sein. Das ist die aktuelle Single von AHA, Dark is the Night. It's time we say goodbye. Time not to decide. Don't you feel so small? Dark is the night for all. It's time we moved out west. This time will be the best. Tolle CD von AHA, Dark is the Night, 7.46 Uhr, 14 Minuten vor 804.6 RTL, Arno und die Morgencrew. Ein Gruß ist bei uns angekommen. Thomas gratuliert seiner Frau Annette zum 23. Geburtstag. Kathleen und Matthias schließen sich an. Die Morgencrew natürlich auch mit den größten Hits der 70er, der 80er und der 90er. Für den Thomas, hier ist Police, Walking on the Moon. We'll be right back. 7.51 Uhr, 104.6 RTL. Gleich Michael Bolton und Reach Out, I'll Be There. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL-Nachrichtenzentrale mit Axel Terpotten. Heute werden die... I'm not afraid to Siehst du, Yvonne, 8:05, kannst du mal ein Beispiel dran nehmen hier. Was? She works hard for the money. Was wollen wir denn diese Worte sagen? Yvonne Mallard works überhaupt Frauen, nicht. Das ist auch Frauen, die wirklich hart arbeiten müssen, um die Kohle zu verdienen. Ja, blöder Spruch, ich weiß, ich wollte mal einen loslassen, findest ist doch Freitag. Und, ich meine, du weißt ja, worum es da geht, ne? Was bei dem Song jetzt hier? Ja. She works hard for the money. Ja. Gibt's jetzt wieder mit deinen Englischkenntnissen also an? Also ehrlich oder was? Gesagt, habe ich mir außer der Textzeile nichts weiter angehört. Siehst du mal, guckst du mal in die Oranienburger Straße, da gibt's die besten Beispiele dafür. Wieso gibt's da so viele Friseursalons? Da kannst du es dir schon machen lassen, ja. Ach, hätte ich doch was Anständiges gelernt, dann müsst ihr mich nicht so einen Müll anhören. Hey, also ich habe das bisher immer nicht verstehen können, wenn Arno das sagt, aber langsam was? Wird dieser Knopf doch von Bedeutung hier, dieser Ausschaltknopf. Oh, das ist gemein. Nein, das tue ich nicht, mach ich nie. 8:06. In einer halben Stunde gibt es Neues von Maple und Strubinski. Ja. Ich weiß nicht, ob wir uns darauf freuen sollten, aber wir können uns das ja mal anhören. Uns reichen eigentlich die paar Minuten, in denen Maple und Strubinski jeden Morgen hier für Aufregung und Chaos sorgen. Aber wenn Sie nicht genug kriegen können davon, dann es gibt ja solche Menschen, die sind richtig süchtig nach den beiden. Ich kenne da zwar keinen, aber... Ehrlich? Dann schalten Sie Sonntag wieder ein zwischen 6 und 10. Da gibt es 4 Stunden lang Maple und Strubinski pur. Sonntag... Ab 6 auf 104.6 RTL. Einschalten auf eigene Gefahr, die Maple und Strubinski Show. Und wie das Wetter wird, das weiß Yvonne. Die offizielle RTL Berlin-Temperatur im Moment 12 Grad. Pünktlich zum Wochenende wird das Wetter wieder besser. Heute Vormittag zwar noch bewölkt. Gegen Mittag kommt aber die Sonne raus und die Temperatur steigt heute bis auf 21 Grad. Übrigens das ganze Wochenende über trocken, morgen und übermorgen sonnig und Tageshöchstwerte zwischen 22 und 24 Grad. Wenn du jetzt auf das Wettermusikbett warten solltest, dann mein vergiss ich. Es, weil... Meine ich. Nee, wir lassen das jetzt sonst. Ja, ja. Okay. Es ist 7:08, hier ist 104.6 RTL mit dem Verkehrsreport. Direkt aus dem 11-Minuten-Helikopter und da drin sitzt Dirk Schiller. Hi Dirk. Hallo Yvonne, Stau in Schöneweide. Die Wilhelminhofstraße ist zu. In Richtung Nord geht gar nichts mehr zwischen Siemensstraße und Edisonstraße. Auf der Stralauer Allee Stop and Go, stadteinwärts ab Hauptbahnhof. Und bereits Stau auf der Elsenbrücke, stadtauswärts bis Osthafen. Auch Stau auf dem Adlergestell stadteinwärts ab Grünauer Straße bis S-Bahnhof Schöneweide. Damit zurück zur Morgencrew. Alle 15 Minuten der 104.6 RTL Verkehrsreport. 8:08 mittlerweile, 8:08. Sonntagabend in der Deutschlandhalle Lenny Kravitz in Concert. Special Guest Robert Plant. Präsentiert das Ganze natürlich von Berlins offiziellem Sommersender 104.6 RTL. 10 der letzten Tickets verschenken wir jetzt. Dazu gibt es eine Überraschung für Lenny Kravitz-Fans. Jeder bekommt noch eine Picture-Disc dazu. Also Tickets und eine Picture-Disc. Lenny Kravitz hat relativ viele Songs geschrieben, vor allen Dingen auch für andere Künstler und diese auch produziert. Wir spielen Ihnen einige Songs an und Sie sollen uns sagen, stammen Sie nun aus der Feder von Lenny Kravitz? Ja oder nein? Das ist das Spiel. Die ersten 5 dürfen raten. Ist die Antwort richtig, gibt es hier 2 Tickets und dazu noch eine Picture-Disc. Die Telefonnummer 8:84, 8:84. So, jetzt wollen wir mal gucken, wir hier Lenny Kravitz-Kenner dabei haben. 104.6 RTL, guten Morgen. Bitte, bin ich dran? Ja, du bist dran, aber du musst dein Radio ein bisschen leiser machen, sonst... Mach ich. Rückkopplung. Jetzt ist es leiser. Jetzt ist es leiser. Okay, wer bist du? Ralf. Ralf, du hast zugehört, weißt, worum es geht, ja? Jawohl. Eintrittskarten für Lenny Kravitz und eine Picture Disc. Sag mir ganz einfach, ist dieser Hit, den ich dir jetzt vorspiele, von Lenny Kravitz geschrieben und produziert, ja oder nein? Und? Hört sich gut an, ich würde sagen ja. Das ist korrekt, jawohl. Yo. 2 Karten für dich und eine Picture Disc, also Vanessa Paradis, Be My Baby. Er hat ja nicht nur da diesen Song für sie geschrieben, er hat dann mit Vanessa geschlafen, weil das gerade so gut zusammenpasste. Ne? Offi. Okay, ja, ist ja doch so, oder aber nicht? Aber jetzt sieht er schon lang wieder aus. Wir sind wieder getrennt und jetzt ne, ist wieder vorbei. Okay, du bleibst bitte am Telefon. Klasse. Ja, nicht auflegen, wir brauchen deine Adresse und alles. Danke. Gut. Okay, bleib dran. 104.6 RTL, hallo. Hallo. Wer ist denn dran, bitte? Jacqueline. Jacqueline, hallo, du möchtest auch gerne zum Lenny Kravitz-Konzert. Ja, gerne. Und eine Picture, das könntest du auch gut brauchen. Dann ja, klar. Sag mir, ist dieser Hit von ihm geschrieben und produziert, ja oder nein? Jo, ist er. Jawohl, natürlich. Ja. War ja einfach. Auch von ihm selbst vorgetragen, hat er selbst auch gesungen. Okay, auch du kannst aufs Konzert. Super. Und bekommst von uns eine Picture Disc. Bleib am Telefon, ja? Okay. 104.6 RTL, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist Sebastian. Hallo Sebastian, fit für den nächsten Hit? Ja. Okay, von Lenny oder nicht von Lenny? Und Sebastian? Nein, es ist nicht. Falsch. Es ist ein Twitter-Fall, würde ich sagen. Er ist von ihm produziert. Gibt's eine Richtig. Karte, ja. Ja, und was machen wir jetzt? Was hättest du denn gesagt, von wem es ist? Na, weiß nicht, aber auf keinen Fall von ihm gesungen. Ja, das ist dann falsch. Also eigentlich hatten wir schon gefragt, ist es von ihm geschrieben? Genau, hatte ich vorher eigentlich schon gesagt. Also Sebastian, tut mir leid, war nix. Na gut, okay. Okay? Ciao. Tschüss. RTL, guten Morgen. Ja, guten Morgen, hier ist Andrea. Hallo Andrea, grüß dich. Du bist bereit für den nächsten Hit von Lenny Kravitz. Mhm. Sag mir, stammt der aus seiner Feder oder nicht, ja? Ja. I'm gonna stand by my woman now. I'm gonna stand by my woman now. Und? Ich würde sagen, nein. Doch. Oh. Ist. Er hat ihn sogar selbst gesungen. Oh. Stand By My Woman, also von Lenny Kravitz vorgetragen, produziert und geschrieben. Ja, na gut. Na, kann man nichts machen. Ja, mach's danke. Gut, tschüss. 104.6 RTL, guten Morgen. Das ist Lothar, guten Morgen. Guten Morgen, Lothar. Habe ich richtig verstanden, ja? Ja. Gut, dann für dich auch noch die letzte Chance, hier Lenny Kravitz Karten zu bekommen und eine Picture Disc dazu. Ich spiele dir den Titel vor und du sagst mir, stammt der von Lenny oder nicht? Okay. Und, Lothar? Ja, ist John Lennon. Das ist John Lennon, genau. Da war Lenny Kravitz irgendwo noch unterwegs und hat mit kleinen Autos gespielt, noch nicht mit Mischpulten. Okay, also für dich auch, für die richtige Antwort, 2 Karten fürs Lenny Kravitz-Konzert und eine Picture List dazu. Okay? Ja, danke schön. Ich wünsche dir viel Spaß. Bleib dran, wir brauchen die Adresse. Dann haben wir ja noch 4 Karten übrig. Da kann ich auch hingehen. Was passiert heute in Berlin? 8.15 Uhr, Viertel 9, Berlin Rocks heißt es heute den ganzen Tag über in der Freilichtbühne Wuhlheide. Hauptact sind Faith No More, im Vorprogramm unter anderem Iggy Pop, die Heavy Metal Band Anthrax und die Gruppe Living Colors. Los geht's um 12 in der Wuhlheide. Genau, und am besten öffentliche Verkehrsmittel benutzen, es gibt wie immer keine Parkplätze. Im Rahmen ihrer Absolute World Tour 93 kommen die Toy Dolls heute Abend nach Potsdam. Im Vorprogramm die deutsche Newcomer Band Swimming the Nile. Das Konzert beginnt um 21 Uhr im Babelsberger Lindenpark in der Stahnsdorf Straße 76. 104.6 RTL präsentiert Kino in der Waldbühne. Kultfilme und Klassiker in toller Atmosphäre. Heute Abend steht Sneakers, die Lautlosen, auf dem Programm. Wir wünschen viel Spaß in Europas schönstem und größtem Open-Air-Kino. Einlass ist um 19.30 Uhr. Los geht's um 21.30 Uhr. Am besten Sie benutzen auch hier die BVG. Die Eintrittskarten berechtigen nämlich zur kostenlosen Hin- und Rückfahrt. Mehr als einfach nur Zirkus, das ist das Zirzensische Feuerwerk im Zirkus Busch Berlin. Seit Ende April hat Busch Berlin am Moritzplatz, Ecke Heinrich-Heine-Straße, ein einmaliges Kuppelzelt stehen, das bequeme Plätze, beste Sicht in eine Klimaanlage bietet. 104.6 RTL-Hörer haben heute die Möglichkeit, die atemberaubenden artistischen Darbietungen preisgünstig zu erleben. Was sie tun müssen, ganz einfach zu den Vorstellungen um 16 Uhr oder 19.30 Uhr hingehen und sagen, ich höre 104.6 RTL. Dann kostet ein Ticket statt ungefähr 40 Mark nur 10 Mark. Also Zirkus Busch Berlin, heute 16 Uhr und 19.30 Uhr am Moritzplatz. Hingehen, sagen, ich höre 104.6 RTL, 10 Mark zahlen und fast 40 Mark sparen. Alles klar? Alles klar. Weißt du, was das Besondere an einem Kuppelzelt ist? Ja, ist schon klar geworden. Du bist als Single rein und kommst verheiratet wieder raus. Und mittendrin gibt's dann jede Menge Spaß in dem Zelt. 17 Minuten nach 8, 8 Uhr und 17, die größten Hits der 70er, 80er und 90er gibt es für Sie von uns live aus dem Kudamm Carré. Das hier ist eine aus den 90ern, ganz frisch aus New York. Charles and Eddie, New York City. Can you believe this city? Oh no. I was hanging out on Joyce Foster's desk. It was the summer love we was in New York City. That was cool with the radio on. I think it was Sly singing Queso. 24.6 RTL, gleich John Cicada und Do You Believe in Us. Vorher gibt es Berlin, Deutschland und Weltnachrichten direkt aus der RTL. geschätzt. Und zum Sport. Der alte und neue Sieger der Australian Open Melbourne heißt Jim Courier. Er bezwang Stefan Edberg. 104.6 RTL, immer 10 Minuten früher auf den Punkt informiert. Wetter- und Verkehrsreport gleich. Bleiben Sie dran. Rolf sucht einen Golf. Und Amanda ihren Panda. Und Klaus, der kleine Schelm. Der sucht einen Motorradhelm. Jetzt Sonnabends extra. Zweite Hand Autohandel. Ihr Schlüssel zum Kfz-Markt. Das RTL-Radar und Satellitenwetter. Die offizielle RTL-Berlin-Temperatur. Minus 6 Grad ist gesunken. Auf minus 6 Grad. Es ist sonnig, den ganzen Tag über keinen Regen, kaum Wolken, bei einer Höchsttemperatur von minus 2 Grad. Haha, so sieht's aus. Damit 9.52 Uhr, der 104.6 RTL-Verkehrsreport, Stadtgebiet Berlin-Bohnsdorf. Die Waltersdorfer Straße ist zwischen Damestraße und Krumme Straße wegen eines Verkehrsunfalles in beiden Richtungen gesperrt. Und noch eine Sperrung in Brandenburg. Die A15 wird von 8 Uhr oder ist seit 8 Uhr für ca. 5 Stunden in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Wetschau und Cottbus gesperrt. Berlin, Deutschland und Weltnachrichten, Wetter und Verkehrsreport wieder um 10.50 Uhr in den Hits der Woche. Und jetzt wieder mehr Hits der 70er, 80er und 90er. Dog has chained you up, alright. Give you everything you need to live inside a twisted cage. Sleep beside an empty rage. I had a dream I was your hero. Damn, I wish I was your lover. I'd walk you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. Just too good. Don't say you'll stay, 'cause then you'll go away. Damn, I wish I was your lover. I'd rock you till the daylight comes. Make sure you are smiling and warm. I am everything. Tonight I'll be your mother. I'll do such things to ease your pain. Free your mind and you won't feel ashamed. Shut. Chained and bound to you.